Die Lügen der Commerzbank. In den Morgenstunden des 24. Februar 2015 fahren Polizisten, Staatsanwälte und Steuerfahnder bei der Commerzbank in Frankfurt vor. Die zweitgrößte deutsche Bank arbeitet in einem der auffälligsten Bürotürme des Frankfurter Bankenviertels. Nachts ragen die gelb angestrahlten drei Türme wie Zeigefinger in den Himmel. Die Architektur ist eine Ansage. Hier ist kein Raum für Zweifel. Vorsicht, Skrupel, hier ist die Macht. An diesem Dienstagvormittag müssen einige der Banker aber kurz davon ablassen, weil die Ermittler der neu gegründeten Ermittlungsgruppe Organisierte Kriminalität und Steuerhinterziehung allerlei Unterlagen über verdeckte geheime Kapitalanlagen herausschleppen. Wenige Tage zuvor erhalten wir einen Anruf von einem Eingeweihten. Wir versuchen, an weitere Hintergründe zu kommen, und was wir bei den Recherchen erfahren, ist elektrisierend. Die Bank hat deutschen Kunden offenbar routinemäßig und systematisch bei der Steuerhinterziehung geholfen. Und einer ihrer Helfer war die panamaische Kanzlei Mossack Fonseca. Die Durchsuchung findet auf der Basis eingekaufter Bankdaten statt. In einer Talkshow würde man von einer neuen Steuer-CD sprechen, obwohl diese CDs in Wahrheit längst USB-Sticks oder Festplatten gewichen sind. Die Daten zeigen, dass die Luxemburger Niederlassung der Commerzbank viele Jahre Briefkastenfirmen für ihre deutschen Kunden gegründet hat. So lässt sich die deutsche Steuer umgehen und auch die EU-Zinsrichtlinie. Die befiehlt allen Luxemburger und Schweizer Bankern nämlich, für die Gewinne von nicht gemeldeten Konten pauschal bis zu 35% Quellensteuer abzuführen, sofern diese Konten im Besitz von EU-Bürgern sind. Also gründete die Commerzbank für ihre Kunden Briefkastenfirmen in Panama. Diese wiederum waren pro forma Kontobesitzer. Und da Offshore-Firmen nun mal keine EU-Bürger sind, griff die EU-Zinsrichtlinie nicht. Die Erträge blieben steuerfrei. Allerdings nennt man das Steuerhinterziehung. Und wenn eine Bank das in großem Stil betreibt, kann man quasi von bandenmäßigem Betrug sprechen. Deswegen trägt die Sondereinheit, die an jenem Dienstag in Frankfurt anrückt, ja auch den Namen: Organisierte Kriminalität. Mossack Fonseca ist also quasi offiziell Teil der organisierten Kriminalität, wie auch die Commerzbank und zahlreiche weitere deutsche Großbanken. Darf man Finanzmafia schreiben? Wahrscheinlich sollte man sogar. Als wir uns vor der Razzia weiter in diesen Fall vertiefen, erfahren wir, dass die Luxemburger Bankdaten, die ein Whistleblower den deutschen Fahndern verkauft hat, teilweise mit denen aus unserem Material übereinstimmen. Sie stammen ebenfalls von Mossack Fonseca. Nur ist das, was den Fahndern vorliegt, bei weitem nicht so aktuell. Und vor allem ist es viel, viel weniger. Es sind offenbar nur ein paar hundert Offshore-Firmen. Wir haben zu diesem Zeitpunkt schon etliche tausend. Aber für die paar hundert Firmen, das werden wir später erfahren, sollen die deutschen Fahnder 1 Million Euro bezahlt haben. Was ein paar tausend wert wären? Besorgt hat die Luxemburger Bankdaten Peter Beckhoff, der Leiter des Wuppertaler Finanzamts für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung. Beckhoff ist derjenige, der Steuer-CD für Steuer-CD heranschleppt und seinen Minister dazu bringt, dafür Geld freizugeben und die Verantwortung zu übernehmen, wissend, dass es in der politischen Landschaft dafür auch enorm Gegenwind gibt. Wahrscheinlich hat kaum jemand für die Steuergerechtigkeit in Deutschland so viel getan wie Peter Beckhoff. Allein schon, weil die Nachricht von jeder neuen Steuer-CD eine Flut von Selbstanzeigen nach sich zieht. Aus der berechtigten Angst, womöglich selbst auf der nächsten Steuer-CD zu sein, und in der Hoffnung, mit einer Nachzahlung davonzukommen, haben unzählige Bürger den Behörden ihre Geldverstecke verraten. Viele Millionen Euro für den Staat. In Steueroasen wie Luxemburg wird Peter Beckhoff gefürchtet. Die Schweiz hat sogar einen Haftbefehl gegen ihn laufen, wegen Verdachts der Gehilfenschaft zum wirtschaftlichen Nachrichtendienst und der Verletzung des Bankgeheimnisses. Wenn Peter Beckhoff dorthin fährt, muss er mit seiner Festnahme rechnen. Und 2015 berichteten zahlreiche Medien, darunter die Süddeutsche Zeitung, dass der Schweizer Geheimdienst sogar versucht haben soll, einen Agenten auf Peter Beckhoff anzusetzen. In Deutschland, wohlgemerkt. Über die Durchsuchung der Commerzbank werden viele Journalisten berichten, so viel ist klar. Wir haben Angst, dass bei den Recherchen zum Thema Briefkastenfirma auch andere Journalisten auf Mosfon stoßen und damit auch auf Jürgen Mossack und dass die Konkurrenz diesen deutschen Bezug thematisiert. Also beschließen wir, das selbst zu tun. Am 18. Februar 2015 schreiben wir eine sehr lange E-Mail an Mossack von Zecker mit Fragen zur Rolle als Helfer der Steuerhinterziehungsmaschinerie der Commerzbank. Wir fragen auch eine Vielzahl der Vorwürfe aus dem Internet ab, also die angeblichen Verbindungen von Mossack von Zecker zu Diktatoren wie Gaddafi, Mugabe oder Assad, die wir alle noch nicht persönlich in den Daten gefunden haben und was wir sonst in der lateinamerikanischen Presse entdecken. Jeden noch so vagen Vorwurf, den wir finden können, nehmen wir und konfrontieren Mossack von Zecker damit. Wir wollen sehen, wie sie reagieren. Es meldet sich eine Frau namens Anna Maria Garzón von Burson Marsteller, eine große weltweit agierende Krisen-PR-Firma mit Hauptsitz in New York. Burson Marsteller ist dafür bekannt, auch vor Negativkampagnen nicht zurückzuschrecken und mit harten Bandagen zu kämpfen. Die Firma verdingte sich angeblich bei der Militärdiktatur in Argentinien, dem rumänischen Machthaber Nicolae Ceausescu oder der indonesischen Militärregierung nach einem Massaker in Osttimor und soll im Auftrag der US-Zigarettenlobby versucht haben, das Passivrauchen zu verharmlosen und die Krebsforschung zu diskreditieren. Anmerkung: Zu diesen Vorwürfen äußerte sich Burson Marsteller bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht. Burson Marsteller und Mossack von Zecker. Eine schöne Allianz. Anna Maria Garzón jedenfalls lobt uns dafür, verantwortungsvollen Journalismus zu betreiben und Mossack von Zecker die Vorwürfe vorab vorzulegen. Dann schickt sie eine Antwort, die so vage und allgemein ist, dass sie diese Bezeichnung kaum verdient. Leider würden unsere Fragen schon deutlich machen, dass wir nicht an einer sachlichen Berichterstattung interessiert seien, sondern im Grunde von NML ferngesteuert würden. Kurze Erinnerung, NML ist der Hedgefonds, dessen Gründer Paul Singer argentinische Staatsgelder jagt und deswegen Mossack von Zecker als Helfershelfer angreift. Singer versucht seit geraumer Zeit, genau die Mossfon-Dokumente gerichtlich zu erstreiten, die wir inzwischen offenbar weitgehend vorliegen haben. Auf eine zweite Mail mit detaillierten Nachfragen antwortet Garzón schon genauer und streitet alle Vorwürfe ab. Außerdem erklärt sie, Mossfon sei nie angeklagt worden, halte sich an geltende Gesetze, kooperiere mit staatlichen Behörden, lege größten Wert auf Due Diligence und arbeite nur mit angesehenen Vermittlern wie Banken oder Anwälten. Ein Gespräch mit Jürgen Mossack wird abgelehnt, prinzipiell. Schade. Wir hätten schon ein paar Fragen gehabt und vor allem hätten wir gerne gewusst, wer dieser Mann ist, der offenbar seit Jahrzehnten Gesetzesbrechern verschiedenster Sorte hilft, ihre Spuren zu verschleiern. Aber wenn Kommunikationsfirmen die Kommunikation verweigern, ist das für investigative Journalisten im Grunde ein gutes Zeichen. Meistens heißt es nämlich, dass es genug zu verbergen gibt. Man merkt schnell, wenn das einmal nicht der Fall ist, dann gibt es ein Treffen oder ein längeres Telefonat und das Gegenüber erklärt sich und seine Seite ausführlich. Und manchmal ist es einfach so, dass dann nichts übrig bleibt, was noch fragwürdig oder kritikwürdig wäre. Etliche vermeintlich gute Geschichten sterben diesen Tod. Allein das ist, ganz egoistisch betrachtet, ein Grund dafür, die Kommunikation immer zu suchen. Denn nichts wäre verheerender für einen Reporter, als wenn solche Erklärungen kämen, nachdem der Text schon erschienen ist. Die Folgen können von der Gegendarstellung im eigenen Blatt bis hin zur Verleumdungsklage reichen. Den Antworten von Mossack von Zecker merkt man an jeder Stelle den Versuch an, die Firma als gewöhnlich und seriös zu beschreiben. Den Antworten merkt man auch das Bestreben an, keine Details zu nennen. Eine der konkreten Lügen jener Antwort von Mossfon lautet, Mossack von Zecker arbeite nie mit den Endkunden, sondern immer nur mit den Vermittlern wie Rechtsanwälten, Vermögensverwaltern oder Banken. Garzón wählt folgenden Vergleich. Mosfon sei im Grunde so etwas wie der Großhändler, der die Einzelhändler mit Produkten beliefere, nur dass diese Produkte eben Firmen seien. Und eine Firma an sich sei ja nichts Verbotenes, nichts Schlechtes. An wen die Einzelhändler die Firmen dann verkauften und was diese Endkunden damit machten, das liege in der Verantwortung der Einzelhändler. Ein interessanter Vergleich, aber er stimmt nicht. Schon jetzt sehen wir zahlreiche Fälle, darunter den Ex-Siemens-Mann Hans-Joachim K., in denen Mosfon direkt mit Endkunden arbeitet. Und wir sehen, dass Mosfon in vielen Fällen genau weiß, wer am anderen Ende die Geschicke der Firmen leitet. Wir halten uns lieber an ein Bild, das der ehemalige US-amerikanische Steuerfahnder Keith Prager wählt. Er sagt, Briefkastenfirmen seien für eine breite Palette von gewieften Verbrechern das, was Fluchtwagen für gewöhnliche Bankräuber seien. Sie sorgten dafür, dass die Kriminellen davonkommen. Am Tag nach der Razzia bei der Commerzbank titeln wir auf Seite 1 der Süddeutschen Zeitung »Neuer Schlag gegen Luxemburg«, beschreiben auf Seite 2 die genauen Vorwürfe gegen die Bank und ihre Luxemburger Niederlassung und bringen auf der Seite 3, dem Reportageplatz der SZ, ein Porträt von Mossack Fonseca. Eine ganze Seite. Für das Mossack Fonseca-Stück verwenden wir allerdings kaum etwas von unseren Daten. Noch ist nur wenig richtig ausrecherchiert und verwendbar, und halbgare Geschichten zu verschießen, wäre nicht nur mit Blick auf eine eventuelle internationale Recherche keine gute Idee. Wir thematisieren stattdessen alle Vorwürfe, die gegen Mossack Fonseca im Raum stehen, und kombinieren das mit der hierzulande bislang nicht erzählten Tatsache, dass Jürgen Mossack in Deutschland geboren wurde. Es ist eine Gratwanderung. Um die Firma ein wenig zu verunsichern, schreiben wir in den Text allerdings sehr wohl hinein, dass wir rund 80 Gigabyte an internen Daten vorliegen haben, die bisher kaum ausgewertet sind. Wir sind uns sicher, dass der Text, ob schon auf Deutsch, seinen Weg nach Panama finden wird. In unseren Daten finden wir derweil alte E-Mails von unserer E-Mail-Partnerin Anna Maria Garzón, in denen es um die Geschäftsbeziehung von Mossack Fonseca und Burson Marsteller geht. Anfang 2013 schickt sie Mossack Fonseca das Angebot, ein Krisenhandbuch zu produzieren. Und das, sehen wir, ist nicht ganz billig. Aber Mosfon würde im Krisenfall das Recht auf eine 24-Stunden-Betreuung haben. Anmerkung? Unklar ist, ob Burson Marsteller Mosfon auch 2016 noch betreut. Aber nicht nur Mossack Fonseca, sondern auch andere Firmen betreiben katastrophale Krisenkommunikation. Zum Beispiel die Commerzbank. Am Tag der Razzia und auch am Tag danach versucht die Öffentlichkeitsabteilung der zweitgrößten deutschen Bank folgende Lesart unter die Journalisten zu bringen. Man habe Fehler gemacht, sicherlich. Aber das sei die alte Zeit gewesen. Man habe längst alle fragwürdigen Geschäfte eingestellt. Es handle sich, Achtung bitte, um Altfälle, die 10 Jahre und länger zurücklegen. Und seit 2007 habe man sogar die bloße Weiterleitung von Kundenanfragen nach Briefkastenfirmen aus Panama grundsätzlich untersagt. Altfälle? Wirklich? Wir schauen nochmal in die Daten und finden problemlos Firma über Firma, die von der Commerzbank in genau jenem Zeitraum von 2005 bis 2015 für deutsche Kunden bei Mossack Fonseca bestellt wurden. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Wir haben die E-Mails der Bankberater, die Gründungsurkunden, die Vollmachten für die Kunden, die Berechtigungen für den Safe-Zugang und all die Firmennamen von der Badenweiler S.A. über Clandestine Ltd. bis zur Penguin Holding S.A. Die Besitzer dieser Firmen sind, soweit wir das prüfen können, wohlhabende, aber der Öffentlichkeit unbekannte Personen. Aber mehr noch. Es gibt sogar Briefkastenfirmen, die von der Commerzbank betreut wurden und im Frühjahr 2015 noch immer aktiv sind. Altfälle? Wäre die Commerzbank bei der Wahrheit geblieben, hätte sie eine weit bessere Figur gemacht, denn tatsächlich hat die Bank wohl spätestens um 2008 diese Art von Geschäften intern als Problem erkannt und zurückgeschraubt. Wir finden sogar E-Mails und Gesprächsprotokolle von Bankmitarbeitern, die MOSFON-Angestellten bedauernd erklären, sie dürften derartige Geschäfte nicht mehr machen. Aber so richtig konsequent wurde die Luxemburger Tochter, die Commerzbank International, dann aber doch nicht. Erst im Dezember 2014 gingen die letzten Ermahnungen an Kunden mit Panama-Firmen und unklarem Steuerstatus. Die Botschaft war jetzt klar. Wer sich nicht ehrlich machen wollte, musste sich eine andere Bank suchen. Aber man versteht den Versuch, sauber dazustehen. Immerhin wurde die Commerzbank in der Bankenkrise der Jahre 2008-2009 vom deutschen Staat mit 18 Milliarden Euro gestützt. Der damalige Vorstandsvorsitzende Erik Strutz versicherte im Bundestag, dass sich die Commerzbank von jedweden Fiskaldelikten ausdrücklich distanziert und etwaiges Fehlverhalten nicht toleriert. Da macht es sich schlecht, auf der einen Seite Milliarden vom Staat zu nehmen und auf der anderen Kunden zu ermöglichen, genau diesen Staat zu betrügen. Banken sind neben Kanzleien, Vermögensberatungen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften die wichtigsten Mitspieler im Offshore-Geschäft. Die wenigsten Menschen wenden sich direkt an Firmen wie MOSFON. Es sind vielmehr ihre Banker oder Anwälte, die sich darum kümmern. Sie halten die Offshore-Maschine am Laufen. Sie beraten, bestellen, verwalten, auch für offenkundig steuerunehrliche Klienten, für Steuerhinterzieher. In den Daten finden sich ungezählte Beispiele von Beratern, die Mossack Fonseca etwa bei Treffen in irgendwelchen Hotellobbys oder in deren Büros ausdrücklich darauf ansprechen, dass ihre Kunden eine Steuerproblematik hätten. Man war ja unter sich. Es sind vor allem die großen Geldhäuser, die Geld rund um den Globus schicken. Große US-Banken, aber auch deutsche Banken sind gut im Geschäft. Schon vor Jahren wurde die Deutsche Bank in US-Senatsberichten angeprangert. Jahrelang warb das Unternehmen auf einer seiner Webseiten etwa für Offshore-Dienste. Mauritius beispielsweise sei eine steuerneutrale Umgebung. Als das in den Medien verbreitet wurde, verschwand dieser Hinweis. Erst in den vergangenen 10 Jahren wurde dieses Geschäft von den großen Banken sehr langsam und zögerlich zurückgefahren. Zu groß war die Gefahr der Enttarnung verglichen mit den eher bescheidenen Gewinnen, die solche Geschäfte brachten. Wer das als moralische Entscheidung verklärt, spricht meistens im Auftrag einer Bank. Unsere Daten zeigen ansatzweise, wie verstrickt fast alle wichtigen deutschen Banken in das Offshore-System waren oder sind. Wir suchen nach der Deutschen Bank. Tausende Treffer. Die Dresdner Bank? Ebenso. Dazu kommen etliche Landesbanken mit ebenfalls tausenden Treffern. Natürlich wird nicht in jedem Fall Beihilfe zur Steuerhinterziehung geleistet. Aber doch, wie wir sehen werden, in sehr vielen. Auch staatliche Banken helfen Kunden, den Staat zu betrügen. Die Chuzpe muss man erst einmal haben. Die Hypovereinsbank soll sich nicht lange nach der Razzia bei der Commerzbank selbst bei der Staatsanwaltschaft Köln gemeldet haben. Bevor ihr zu uns kommt, kommen wir zu euch, habe die Bank den Behörden angeblich erklärt und offengelegt, über ihre frühere Niederlassung in Luxemburg die gleichen Geschäfte wie die Commerzbank gemacht zu haben. Das Ergebnis war ein Deal der Hypovereinsbank mit den Behörden. Reiner Tisch bei schweren Steuerdelikten im Gegenzug für Strafrabatt. Mehr als 10 Millionen Euro zahlte die Bank in die Staatskasse. Weitere Banken folgten diesem Beispiel, auch solche mit Staatsbeteiligung, wie etwa die HSH Nordbank. Der Deal hier 22 Millionen Euro, wie unser Kollege Klaus Ott herausfand. Während die aktuellen Entwicklungen in Deutschland, die Razzia, die Lügen der Commerzbank und die Deals auch in der Süddeutschen Zeitung beschrieben werden, wächst im Hintergrund der Datenberg. Ab und zu gibt es technische Schwierigkeiten und manchmal scheint es unerträglich langsam zu gehen. Aber es wird immer mehr. Wir haben 100 Gigabyte. Unser Ressortleiter Hans Leyendecke hat es sich zur Gewohnheit gemacht, uns jeden zweiten Tag zu fragen, ob es weiter gewachsen sei. Unsere Begeisterung hat ihn angesteckt. Nicht ganz unwichtig für uns und unser Projekt. In diesen Tagen im März kommt ICIJ-Direktor Gerard Ryle nach München, um einen ersten eigenen Blick auf die Daten zu werfen. Wir sitzen in unseren Büros oben im SZ-Hochhaus und klicken einen Tag lang mit ihm durch die Offshore-Firmen. Ryle hat ein Leuchten in den Augen. Als wir ihn ein paar Minuten allein lassen müssen, tut er, was wohl jeder Investigativjournalist als erstes machen würde. Er sucht nach Namen, die in seinen früheren Recherchen schon mal aufgetaucht sind, und er findet welche. Gerard Ryle kennt also unsere Situation ziemlich gut. Man sitzt auf einem Schatz, man wühlt darin nachts, frühmorgens, zwischendrin, und alles, worauf man stößt, kann eine Geschichte sein, die ein Land erschüttert. Aber es dauert ewig, bis die Geschichte auch den Weg in die Medien findet. Ryle hat die Daten, die die Grundlage für Offshore-Leaks wurden, rund 3 Jahre vor der Veröffentlichung zugespielt bekommen. Wir hoffen sehr, dass es bei uns schneller geht. Offshore-Leaks machte die Geschäftspraktiken der Briefkastenfirmen einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Die politischen Folgen waren enorm. Der Druck auf Steueroasen stieg für einen Moment derart an, dass die Regierungen von Österreich und Luxemburg erstmals ihr Bankgeheimnis öffentlich in Frage stellten. Die EU-Kommissarin Algirda Semeta sagte damals, Offshore-Leaks sei wegweisend für die künftige Steuerpolitik. Für das ICIJ war das Projekt ein riesiger Erfolg. Auf einmal kannte die ganze Welt das ICIJ. Es folgten die Projekte Offshore-Leaks China, LuxLeaks und im Februar 2015 SwissLeaks mit den geheimen Daten des französischen Whistleblowers Hervé Falciani. Nach 2 Tagen in München ist sich Ryle sicher, dass unsere Daten ein nächstes Projekt ergeben werden. Wir gehen mögliche nächste Schritte durch. Wie käme das Material nach Washington, wo das ICIJ seine Zentrale hat, wo die Datenspezialisten sitzen? Wann wäre ein geeigneter Zeitpunkt für die Veröffentlichung? Welche Kollegen sollten wir als Erste ansprechen? Immer wieder landen wir auch bei den zentralen Fragen, die wir seit Wochen diskutieren. Warum will die Quelle unbedingt anonym bleiben? Welche Motivation hat die Quelle? Und vor allem, können wir dem Material vertrauen? 100%ige Antworten darauf haben wir nicht. Wie auch. Was wir allerdings haben, sind hunderte Seiten Dokumente, die wir überprüfen können. Etwa weil es sich um Unterlagen handelt, die sich durch Anfragen bei Behörden verifizieren lassen. Wir finden Dutzende Gerichtsakten, mit denen wir unsere Unterlagen gegenchecken können. Wir haben Material aus vorherigen Recherchen und wir gleichen die Informationen aus dem Leak mit öffentlich zugänglichen Datenbanken ab. Jedes Mal ist das Ergebnis dasselbe. Die Informationen passen genau zueinander. Einer der Fälle, die wir ausführlich mit Gerard Ryle besprechen, ist der Fall Wintris Incorporated, die vormalige Firma des amtierenden isländischen Premierministers Sigmundur Gunnlaugsson. Die Welt hat sich ja fast schon daran gewöhnt, dass Diktatoren und Machthaber ihre Vermögen in Briefkastenfirmen parken, aber ein europäischer Premier? Was die Sache noch heikler macht, wir erfahren, dass es seit März 2009 eine Vorschrift des isländischen Parlaments gibt, das Hagsmunaskráning Bingmanna. Es schreibt Parlamentariern vor, Firmenanteile und Vermögen anzugeben. Nachdem diese Regelung verabschiedet wurde, hätte Gunnlaugsson, der seit April 2009 im Parlament sitzt, Wintris Incorporated offenkundig melden müssen. Nach ein paar Klicks erfahren wir, er hat es offenbar nicht getan. Im Jahr darauf musste Gunnlaugsson seine Offshore-Firma nicht mehr verschweigen. Er hatte sie ja Ende 2009 seiner Frau verkauft. Für $1. ICIJ-Chef Ryle ist begeistert. Dennoch fliegt er in die USA, ohne uns eine feste Zusage gegeben zu haben, dass die ICIJ einsteigen wird. Er will ein paar Tage Bedenkzeit.